Mama hat heute Abend Gäste. Das wird grauenhaft. All die Onkel und die Tanten kommen her. Ach, ich wollte, ich könnt mich drücken vor dem Klatsch und dem Getue. Doch die Gouvernante lässt es nicht zu. Vater, warum kann ich denn nicht mit dir gehen? Weil das nicht geht. Alles, was dir Spaß macht, mag ich fast noch mehr. In diesem Fall, es geht nicht. Träumen und Gedichte schreiben oder reiten mit dem Wind. Ich möchte mal so sein wie du. Das Leben ist zu kurz, als dass man sich auch nur eine Stunde langweilen darf. Und Familientreffen hasse ich wie die Pest. Ich auch. Warum darf ich heute nicht wieder auf den Kirschbaum rauf? Sei froh, dass dir's nicht so geht wie deine Schwester. Oder üben, auf dem Seil zu balancieren. Helene wird zur Kaiserin dressiert. Oder mit den Brüdern toben auf der Wiese hinterm Haus. Ich misch mich da nicht ein. Nein, die Gouvernante lässt mich nicht raus. Ich kann dir da nicht helfen. Vater, warum kann ich denn nicht? Vielleicht komme ich morgen Nachmittag schon wieder. Nach Ägypten, Spanien oder Kathmandu. Höchste Zeit. Leben frei wie einzig einer. Mit der Zither unterm Arm. Nur tun, was ich will. Adieu, Sissi. Und wollen, was ich tu. Sei brav, komm. Ich möchte mal so sein wie du. Hopp! Je vous en prie, Prinzess. Sie müssen sich umziehen. Ich hasse es, mich umzuziehen. Und ich hasse es, Prinzessin zu sein. Wenn ich keine Prinzessin wäre, dann würde ich zum Zirkus gehen. Als Kunstreiterin. Oder Artistin. Ich kann schon auf dem Seil tanzen. Ich zeige sie dir. Sieh, Venez maintenant.